euch viel Spaß beim Hören. Groß und wohlbekommt. Denn Stasi-Methoden, die jedem bekannt, geflogen scheinbar auf in diesem Land. Aber wie immer, habt ihr nichts kapiert.